wie schlecht dein Zimmer ist, Rodja. Es ist wie ein Sarg«, sagte plötzlich Pulcheria Alexandrowna, um das peinliche Schweigen zu unterbrechen. »Ich bin überzeugt, dass dich zur Hälfte diese Wohnung zu einem Melancholiker gemacht hat.« »Die Wohnung?« antwortete er zerstreut. »Ja, diese Wohnung hat viel dazu beigetragen. Ich habe es auch gedacht. Wenn Sie wüssten, Mamachen, welchen merkwürdigen Gedanken Sie soeben ausgesprochen haben«, fügte er plötzlich hinzu und lächelte eigentümlich. Es fehlte nicht viel, und diese Gesellschaft, seine nächsten Angehörigen, die er nach dreijähriger Trennung wiedersah, und dieser verwandtschaftliche Ton der Unterhaltung bei absoluter Unmöglichkeit, auch nur über irgendetwas zu reden, wären ihm ganz unerträglich geworden. Es gab jedoch noch eine unaufschiebbare Angelegenheit, die heute noch, so oder so, aber unbedingt heute noch, entschieden werden musste. So hatte er vorhin schon, als er erwachte, beschlossen. Jetzt war er froh über diese Aufgabe als einen sich bietenden Ausweg. »Höre, Dunja«, begann er ernst und trocken, »ich bitte dich wegen gestern selbstverständlich um Verzeihung, aber ich halte es für meine Pflicht, dich noch einmal daran zu erinnern, dass ich von meiner Hauptbedingung nicht zurücktrete. Entweder ich oder Luschin. Mag ich gemein sein, du aber darfst es nicht werden. Einer genügt. Wenn du Luschin heiratest, höre ich sofort auf, dich als meine Schwester zu betrachten.« »Rodja, Rodja, das ist doch wieder dasselbe wie gestern«, rief Pulcheria Alexandrowna kummervoll aus. »Und warum nennst du dich immer gemein? Ich kann es nicht ertragen. Auch gestern war es so.« »Bruder«, antwortete Dunja fest und ebenso trocken, »in allem liegt ein Irrtum deinerseits. Ich habe heute Nacht darüber nachgedacht und den Irrtum gefunden. Die Hauptsache ist wohl, dass du, wie mir scheint, denkst, ich wolle mich um jemandes Willen opfern. So ist es nicht. Ich heirate nur um meinetwillen, weil mir selbst dieses Leben schwerfällt. Danach aber will ich gewiss auch froh sein, wenn es mir möglich werden sollte, meinen Angehörigen nützlich zu sein. Aber das war für meinen Entschluss nicht der hauptsächliche Beweggrund.« »Sie lügt«, dachte er und biss vor Wut wieder an den Nägeln. »Sie ist stolz, will nicht zugeben, dass sie nur helfen möchte. Oh, diese niedrigen Charaktere! Selbst wenn sie lieben, ist es, als hassten sie. Oh, wie ich sie alle hasse!« »Mit einem Wort, ich heirate Pjotr Petrowitsch«, fuhr Dunetschka fort, »weil ich von zwei Übeln das kleinere wähle. Ich habe die Absicht, alles ehrlich zu erfüllen, was er von mir erwartet, also betrüge ich ihn nicht. Warum lächelst du jetzt so?«